Hi! Hallo! Good morning! Und guten Morgen! So verse 25, Jesus, I'm telling you this while I'm still with you. In Vers 25 sagt Jesus, das sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Ah, now he's talking again about he's gonna leave us soon. Ah, jetzt spricht wieder davon, dass bald weggehen wird. But when the Father sends the Spirit of Holiness, wenn aber der Vater den Geist der Heiligkeit sendet, the one like me who sets you free, der wie ich euch frei macht, he will teach you all things in my name. Wird euch alles in meinem Namen lehren. So, you know, Jesus said there is so many more things you didn't need to be taught, but you've got to wait until the Holy Spirit comes. Weißt du, Jesus sagte, dass es noch viel mehr gibt, was nicht gelehrt wurde und wofür sie noch warten müssen, bis der Heilige Geist kommt. Do you know, I've asked myself the question one time. Ich habe mich einmal selbst gefragt, that why did Jesus not tell him everything? Why did he have to wait for the Holy Spirit? Warum hat ihnen Jesus nicht alles gesagt? Warum mussten sie auf den Heiligen Geist warten? He was already with them. Er war bereits bei ihnen. He might as well tell them these things. Er hätte ihnen diese Dinge auch sagen können. But you know, there are things that they could not understand. Aber weißt du, es gab Dinge, die sie nicht verstehen konnten. Think about this. Denk mal nach. We look back and see what happened to the cross and we are beginning to grasp that. Wir schauen zurück auf das, was am Kreuz passiert war und fangen an, es zu erfassen. But for them nothing already happened. Nothing was in the back, it was all in the future. Aber bei ihnen war noch nichts geschehen. Es gab nichts in ihrer Vergangenheit, sondern alles sollte in der Zukunft so geschehen. And it made no sense to them in the context of the Jewish culture. Und es machte für sie im Kontext der jüdischen Kultur keinen Sinn. So that's why Jesus never taught the new covenant. Und deshalb hat Jesus nie über den neuen Bund gelehrt. Jesus taught the kingdom and the principles of the kingdom. Jesus lehrte über das Königreich und die Prinzipien des Königreichs. But the actual new covenant he never even taught. Aber über den neuen Bund hat nie gelehrt. Because he knew it needed to be done from within and not from without. Denn wusste, dass das von innen und nicht von außen geschehen musste. You know, from without you can explain many things, but when it's revealed from within, it's a different story. Weißt du, von außen kann man viele Dinge erklären, aber wenn es von innen offenbart wird, ist es eine ganz andere Geschichte. So thank God for the Holy Spirit. Danke also Gott für den Heiligen Geist. You know, Jesus said he will teach you everything in my name. That means he doesn't do anything that's not in concordance with Jesus. Jesus sagte, er wird euch alles lehren in meinem Namen. Was bedeutet, dass er nichts macht, was nicht in Übereinstimmung mit Jesus ist. So everything you need to know about the finished work of the cross, ask the Holy Spirit. Frage also den Heiligen Geist nach allem, was du über das vollbrachte Werk am Kreuz wissen willst. Simply insist and say, bestehe einfach darauf und sage, Jesus, you have said to me, Jesus, du hast zu mir gesagt, that him, the Holy Spirit, will teach us all things. I want to be taught by him. Dass der Heilige Geist, uns alle Dinge lehren wird und ich möchte von ihm gelehrt werden. Do you know, most of the things that I have been teaching, I didn't get from messages, books, sermons or anywhere else. Weißt du, die meisten Sachen, die ich gelehrt habe, habe ich nicht von Botschaften, Büchern, Predigten oder anderswoher. I've learned to be taught by the Holy Spirit. Ich habe gelernt, vom Heiligen Geist gelehrt zu werden. And you have the same Holy Spirit and he loves to teach you. It's one of his favorite jobs. Und du hast denselben Heiligen Geist und liebt es, dich zu lehren. Das ist eine seiner Lieblingsaufgaben. Look at this. Schau das an. And he will inspire you to remember every word that I've told you. Und wird euch inspirieren, euch an jedes Wort zu erinnern, das ich euch gesagt habe. Do you know, there are people who have tried to convince me. Weißt du, es gibt Menschen, die versucht haben, mich zu überzeugen, that the older you get, the worse your memory gets. Dass je älter ich werde, desto schlechter mein Gedächtnis werden wird. I've always rejected this. Ich habe das immer abgelehnt. People say to me, you have an amazing memory, but just wait until you get 40. Und Leute sagen zu mir, du hast ein immenses Gedächtnis. Warte nur ab, bis du 40 bist. I said, I don't accept it. Und ich sagte, das akzeptiere ich nicht. Then wait until you get 50 or 60. Dann warte, bis du 50 oder 60 bist. I tell you why I don't accept it. Ich sage dir, warum ich das nicht akzeptiere. Because the Holy Spirit lives in me. Weil nämlich der Heilige Geist in mir lebt. And he is the one who will work on my memory, meaning to bring to my memory everything that Jesus wants me to know. Und derjenige ist, der mein Gedächtnis bearbeitet, was bedeutet, dass mir ins Gedächtnis ruft, was Jesus möchte, dass ich weiß. Older I am, the longer I'm alive. Je älter ich bin und je länger ich am Leben bin, the more I've learned to walk with the Holy Spirit. desto mehr habe ich gelernt, mit dem Heiligen Geist zu wandeln. So that means my memory is supposed to get better, not worse. Und somit muss mein Gedächtnis immer besser und nicht schlechter werden. Because he is the one who will bring things to remembrance. Denn er ist derjenige, der mir die Dinge in Erinnerung ruft. And he is the one who I've been walking with for decades. Und er ist derjenige, mit dem ich seit Jahrzehnten unterwegs bin. So the longer I walk with him, the longer I interact with him, the longer I get to know him. Je länger ich also mit ihm unterwegs bin und je länger ich mit ihm interagiere und ihn kennenlerne, the more he will bring to memory all the things that Jesus desires for me to know. Desto mehr wird er mich an Dinge erinnern, die Jesus möchte, dass ich sie wissen sollte. So develop a good, deep, intimate relationship with him. Entwickle also eine gute und tiefe Beziehung mit ihm. Ask him every day, Holy Spirit, please teach me everything that Jesus wanted me to know. Bitte ihn jeden Tag, Heiliger Geist, bitte lehre mich alles, was Jesus möchte, dass ich weiß. And inspire me. Und inspiriere mich. Do you know what's been my experience? Und weißt du, was ich erlebt habe? That many times out of nowhere the Holy Spirit just brings things to my memory. Sehr oft bringt der Heilige Geist aus dem Nirgendwo Dinge in meine Erinnerung. A Bible verse that I read years ago. Bibelverse, die ich vor langer Zeit kannte. Suddenly it's there in my memory. Plötzlich ist es in meinem Gedächtnis. Listen, you can never be told enough. You have to learn to walk close with the Holy Spirit. Hör zu, du kannst nicht genug Lehre empfangen. Du musst lernen, nahe am Heiligen Geist zu wandeln. He is your teacher. Er ist dein Lehrer. He inspires you. Er inspiriert dich. He knows what Jesus wants you to know. Er weiß, was Jesus möchte, dass du wissen sollst. So stay close to him, walk close with him, let him teach you. Bleibe also in seiner Nähe und wandle mit ihm und lass ihn dich lehren. And reject the lie that your memory is getting worse. Und weise die Lüge zurück, dass das Erinnerungsvermögen immer schlechter wird. When I was young, I used to remember all the Bible verses, but now I don't. Als ich jung war, konnte ich alle Bibelverse auswendig, aber jetzt nicht mehr. Say, Holy Spirit, I thank you that every Bible verse I've ever memorized, you bring it back to memory to me. Sage, Heiliger Geist, ich danke dir, dass jeder Bibelvers, den ich einmal auswendig wusste, in mein Gedächtnis zurückkommen wird. Begin to live in an active relationship with him. Fang an, in einer aktiven Beziehung mit ihm zu leben. And your mind will be sharp and you will always remember. Und dein Verstand wird scharf sein und du wirst dich immer erinnern können. And he will teach you everything that the heart of Jesus desires for you to know. Und er wird dich alles lehren, wonach sich das Herz Jesu für dich sehnt. Thank you, people. We will see you tomorrow. Danke, Leute. Bis morgen.